gut. Aufnehmen. So, beide beim Ton. So, zack. Ja, die 63 zum Anmachen, glaube ich. Passt doch gut. Kannst du noch einmal einen Test machen für mich? Der letzte Test, bevor es losgeht. Wenn es sein muss, auch ohne Kamera. Okay, von mir aus kann es losgehen. Good to go. Kann es losgehen? Gut. Der Ton kommt, ja. So, hallo und herzlich willkommen auf der 63. Hamburger Mahnwache und die zweite verregnete Mahnwache dieses Jahr. Dieses Mal ist sogar ein bisschen mehr Regen als letztes Mal, aber noch nicht so schlimm wie letztes Jahr. Ich erinnere mich noch an die Mahnwache beim großen Sturm, wo wir alle mit der Plane da standen. Und trotzdem weitergemacht haben. So muss das sein, ja. Und ich sehe, ein paar hart eingesessene Leute haben sich heute auch wieder zu uns verirrt. Was soll's, der harte Kern ist da, das ist was zählt. Die Mahnwache findet statt. Ja, wieder hier am Jungfernstieg. Jeden Montag 18.30 Uhr findet die Mahnwache Hamburg bzw. das offene Mikrofon statt. Ich mag die neuen Schilder hier an der Seite. Hier soll eine Art Plattform sein, wo jeder sprechen kann, egal über was. Es wird nicht vorher gecheckt, es wird nicht zensiert, jeder darf ans Mikrofon. Solange er sich an die Grundsätze hält. Die Grundsätze sind bitte gewaltfrei, jugendfreundlich und nicht schreien. Nicht aggressiv sein, bitte. So, und das sollte uns reichen. Jeder darf ohne Anmeldung bis zu 6 Minuten sprechen. Und längere Beiträge bis zu 20 Minuten können auch noch am selben Tag angemeldet werden. Bitte einfach nur kurz Bescheid sagen, wenn es noch länger sein muss oder was Spezielles, dann das bitte eine Woche vorher anmelden. Ja, wir sind wieder da. Wie gesagt, seit 63 Wochen, also schon seit über einem Jahr, versammeln sich hier die letzten Verrückten, Versprengten am Jungfernstieg, um über das Weltgeschehen zu reden. Jetzt kommen wir wieder zum Wochenrückblick. Was ist letzte Woche so passiert? Ich muss gestehen, ich bin nicht so ganz drin diese Woche wie sonst immer, weil ich ein bisschen persönlich abgelenkt war. Aber das Thema, was in aller Munde ist, ist natürlich Griechenland, der eventuelle am Horizont sich abzeichnende, jetzt vielleicht doch Grexit oder doch Schuldenschnitt oder doch was ganz anderes. Es hieß wieder, es wird alles neu verteilt, alle Karten sind wieder auf dem Tisch, auch das, was man schon abgeschrieben hatte, meint man. Und jetzt zeichnet sich eventuell eine Einigung ab. Die einen sagen, der Olle Tsipras, der wird vernünftig, die anderen sagen, er ist eingeknickt. Und die dritten sagen, das ist alles nur das Vorspiel für das, was danach kommt. Aber dazu könnt ihr vielleicht später noch mehr Einblicke gewähren. Auf der etwas mehr wirtschaftlichen Seite, bevor ich wieder zu Griechenland komme, fand letzte Woche das eine große Wirtschaftskonferenz in St. Petersburg statt, war ja nicht Davos, sondern St. Petersburg diesmal, wo einige neue Verträge unterschrieben wurden. Das Relevanteste für uns sind wohl Nord Stream, die Pipeline durch unsere schöne Ostsee direkt hierher nach Deutschland, wo wir dann eine weitere Lieferroute für das russische Gas haben, das Böse, bauen wir extra eine neue Leitung, damit sie nicht mehr durch die Ukraine schieben müssen oder durch Polen, genau, sondern lieber direkt zu uns. Was soll's. Auf jeden Fall ist das ein schönes Milliardenprojekt, das mal wieder die Wirtschaft beflügelt. Und Türkstream, der Ersatz für South Stream, ist auch in aller Munde. Es hieß dann ja, oh gut, wenn ihr halt uns nicht bauen lassen wollt durch Bulgarien, dann bauen wir uns halt einfach nur eine Pipeline bis in die Türkei und von da an müsst ihr selber sehen, wie ihr an das Gas kommt. Und da waren in Europa, zumindest die Griechen, daran interessiert und auch die Mazedonier. Liegt ja zwischen der Türkei und Griechenland, das kleine Mazedonien, wo jetzt auch wieder ein paar politische Unruhen vonstatten gehen, aber noch ist da nichts explodiert. Noch, mal gucken. Und ja, das soll jetzt auch gebaut werden. Und dann sagte Putin zu ein paar Reportern, die ihn gefragt haben, ob man das jetzt als Provokation gegenüber der EU verstehen könnte, sagte er, ja, die EU, die sollte uns dankbar sein, denn wenn sie wirklich an einer Lösung für Griechenland interessiert sind, dann sollten sie doch daran interessiert sein, dass Griechenland eine starke Wirtschaft hat. Und zu diesem wird das Projekt Turk Stream einen Teil beitragen. Kann man so sehen, man kann auch sagen, man ist der Mann arrogant, wir wollen doch eh bald das Fracking-Gas aus den USA haben, oder nicht? Und da gibt es noch ein paar kleine erfolgreiche Meldungen. Obwohl der SPD, der große kleine SPD-Parteitag zum Thema Vorratsdatenspeicherung nicht so schön ausgefallen ist, die SPD hat die Vorratsdatenspeicherung genehmigt, auch mit unserem Justizminister, der früher mal dagegen war, aber so läuft das ja. Früher war man dagegen, heute ist man dafür. Und obwohl das Bundesverfassungsgericht da mal was dagegen hatte, spricht das ja nichts dagegen, das nochmal zu versuchen mit ein paar leichten Änderungen. Zumindest bis wieder jemand klagt, kann man das dann erstmal betreiben. Jedenfalls so scheint einem das. Mal gucken, was da noch passiert. Gab es zwei kleinere SPD-Landes- oder Stadtparteitage, wie man das nennen will, einmal in Berlin und einmal in Bonn. Und beide haben eine Resolution beschlossen, die die Freihandelsabkommen TTIP, CETA und TISA ablehnen. Und sie wollen dagegen stimmen, was natürlich der Parteiführung dann nicht so gefallen hat. Sigmar TTIP Gabriel meinte, das Freihandelsabkommen ist alternativlos. Mal gucken, was daraus noch wird. Ja, und übrigens gibt es ja auch noch immer diese selbstorganisierte europäische Bürgerinitiative, die jetzt bereits in über 10 Staaten das Landesquorum erreicht hat. Der neueste ist Kroatien. Aber die EU-Kommission ist weiterhin der Meinung, dass sie ja für das nicht zuständig ist und dass deshalb diese europäische Bürgerinitiative vollkommen, wie sagt man, nicht bindend, ungesetzlich, können wir ignorieren. So nach dem Motto. Ja, das war so das Größte. Jetzt habe ich noch ein paar Gedanken zum Thema Griechenland. Denn jetzt hieß es ja, schließen die Banken, ich habe am Freitag gelesen, machen die Banken in Griechenland am Montag überhaupt noch auf? Heute ist Montag, noch sind sie geöffnet. Jetzt heißt es, machen die Banken in Griechenland am Dienstag überhaupt noch auf? Darüber würde ich mehr. Ja, ich meine, natürlich ist es immer klug, sein Geld nicht zu viel auf der Bank zu lagern, denn man weiß nie, was passieren kann. Aber ich rechne jetzt noch nicht mit dem großen Crash. Aber wer weiß, was da passiert. Die Frage ist auch, muss es einen Crash geben? Oder ist das Ganze nur eine kleine, stillschweigende Prozedur in Richtung Zentralstaat Europa mit gemeinsamer, nicht ganz so direkt gewählter Zentralregierung, eventuell noch mit Troika und sonst was? Und ja, jetzt wird verhandelt über einen Schuldenschnitt und was da nicht alles passieren soll. Ich würde gerne eure Meinung später am offenen Mikrofon dazu hören, was aus Griechenland noch wird. Ich glaube nicht, dass jetzt der große Crash direkt ins Haus steht, wie einige Leute angekündigt haben, dass am 1. Juli die EU zerfallen wird. Auf Russia Today wird auch gerade eine Umfrage abgehalten, was passiert, sollte Griechenland aus dem Euro ausscheiden. Und die Antwortmöglichkeit, die bis jetzt am meisten Stimmen gesammelt hat, ist, es wird den Zerfall des Euro einleiten. Aber noch ist mir gar nicht sicher, ob das überhaupt passiert, ob überhaupt Griechenland ausscheidet. Weil ehrlich gesagt, wenn ich Griechenland wäre, also der alleinige Diktator von Griechenland, dann würde ich sagen, tschüss Euro, wir machen jetzt unser eigenes Geld. Und nach unseren eigenen Bedingungen. Allerdings glaube ich, das würde einigen Leuten nicht so sehr gefallen. Währenddessen gibt es in der Ukraine weiter Gefechte. Ein Interview mit einem deutschstämmigen Ex-Aussiedler, der jetzt in Donetsk auf Seiten der Rebellen kämpft. oder kämpfte, der hat dann ein Interview bei RT Deutsch gegeben, der hat gesagt, ja, Minsk 2 gibt es zwar, aber das Einzige, was passiert ist, ist, dass wir weniger offensichtlich kämpfen dann seitdem. Ja, da geht einiges ab und jetzt wird die EU die nächste Hilftranche an die Ukraine im Wert von 600 Millionen Euro überweisen. Und es wird nicht geprüft, wofür sie das Geld verwenden. Ist auch nicht geknüpft an irgendwelche Bedingungen, wie bei Griechenland. Und auch der IWF ist der Meinung, die Ukraine ist deutlich kreditwürdiger als Griechenland. Denn man muss sich ja da keine Sorgen machen, was mit dem Geld passiert. Ja, kann man so sehen. Kann man auch nicht so sehen. Aber es gab deutlich mehr, es gibt jetzt auf jeden Fall Medienberichte sowohl über einen drohenden Staatsbankrott der Ukraine sowie einen von Griechenland. Bis jetzt haben sie beide das noch abgewunden. Mal schauen, was da noch passiert. Das war's für heute von mir. Jetzt eröffne ich das offene grüne Mikrofon heute. Wie immer gilt, ihr habt bis zu 6 Minuten. Wir haben ein schönes Dach, das den letzten versprengten Regentropfen auch in die Schranken weist. Wir können das Mikrofon aber, wenn es aufhört, auch wieder gerne nach draußen stellen. Bis jetzt scheint es so zu sein, als würde uns das Wetter treu bleiben und der Regen sich verziehen. Wie gesagt, bis zu 6 Minuten, bitte kurz halten, gewaltfrei, jugendfreundlich. Wer möchte? Oder sollen wir gleich wieder einpacken? Ich dachte, da kommt jetzt gerade jemand davon. Ist da nicht gerade jemand? Ja, ich will nur was Allgemeines sagen. Ja, ich habe was zu sagen, aber es wird wahrscheinlich ein bisschen länger als 6 Minuten dauern. Ja. Ich habe ja vorige Woche schon mal versucht, mit euch zu reden, beziehungsweise für euch was zu sagen, aber ich habe festgestellt, es hört niemand mehr zu bei unserer Mahnwache und es scheint sich heute so fortzusetzen. Ines, hallo? Ich wollte was sagen. Ich meine, wenn ihr herkommt, um euch zu unterhalten, könnt ihr das gerne machen, aber es ist schade, wenn man dann nicht einmal irgendwie von euch gehört wird. Mich treibt nämlich seit Karin diesen interessanten Aufsatz von dem Professor Dr. Vyacheslav Ivanovich Daschitschew mitgebracht hat, mit dem Titel, wie Europa aus dem Irrweg der Konfrontation der Großmächte herausgeführt werden kann, treibt mich nämlich einiges um und an. Die ganze Zeit habe ich überlegt, wie wir einen Weg finden, um die jetzige Politik zu verändern. Ich bin so ein Mensch, der möchte gerne agieren und nicht reagieren auf irgendwelche Sachen, die anderen machen. Das habe ich früher gemacht. Ich habe für viele Gruppen alles Mögliche erreicht, indem ich direkt an die Leute rangegangen bin, die in diesen Positionen waren und irgendwas machen konnten. Und genau das, diese hinterhältige Geschichte habe ich wieder vor. Wir sind seit Jahren, seit Peter Scholl-Latour das so schön gesagt hat, dieses Zeitalter der medialen Verdummung, habe ich auch irgendwie mitbekommen, warum die Menschen sich das alles gefallen lassen. Die sind seit Jahren eingelullt von unseren schönen Leitmedien, alle schön auf Kurs gebracht. Die Propaganda funktioniert wunderbar. Selbst Leute, wo ich denke, das kann doch nicht sein, die bringen mir genau diese Allgemeinplätze hier im Gespräch, wie ich sage, das kann doch eigentlich nicht sein. So ein Mensch, der so gebildet ist, der erzählt mir auch sowas über diese hier Asylsuchenden und diese Wirtschaftsflüchtlinge und Zeug. Der ist genauso auf Kurs und auf Linie wie die anderen alle. Und von denen hätte ich das eigentlich nicht gedacht. Da habe ich heute einen riesigen Schreck gekriegt, wie gut das funktioniert. Und weil das so gut funktioniert, habe ich die Idee, wir können ja auch mal eine Kampagne machen für Sachen, die uns wichtig sind. Und dieser Professor Dr. Daschitschew, das war der Berater von Gorbatschow während der Zeit des Glasnost und der Perestroika. Dieser Aufsatz ist aber vom März 2015. Was er uns dort mit dem Aufsatz aber sagen will, es ist ja nicht zu spät, die Ideen von diesem Europa der Vaterländer umzusetzen. Es gibt eine Charta von Paris vom 21. November 1990. Die haben alle damaligen europäischen Länder unterschrieben und auch die USA und Kanada, denn die konnten ja nicht ihr Gesicht verlieren. Und in dieser Charta, da sind Sachen drin, die eigentlich sofort umgesetzt werden könnten, ohne dass da irgendjemand sein Gesicht verlieren müsste. Die Politiker müssen nur das machen, was er eigentlich machen soll, nämlich für das Volk ihre Sachen umsetzen. Und damit die aber wissen, was wir wollen, müssen wir das denen ja mal breit machen. Ich habe also die Idee, und ich habe damit auch schon angefangen, diesen Aufsatz direkt in die Hände von den Politikern zu geben, die ich kenne. Und zwar, ich zeige dabei Gesicht, ich gehe selbst persönlich hin, mache auch noch ein schönes Anschreiben dazu und greife mir alles, was ich regional hier tatsächlich wirklich persönlich greifen kann. Da gibt es so schöne Beratungszeiten oder Bürgersprechstunden. Da gibt es Vorträge, die halten. Zum Beispiel morgen ist eine schöne Möglichkeit, um hier in Hamburg wieder was zu machen. In dieser Großstadt ist ja eigentlich immer irgendwo Politik aktiv vorne und tut so, als würde es fürs Volk was tun wollen. Und diese Leute spreche ich persönlich an. Ich muss euch sagen, die Geschichte ist natürlich naiv auf irgendeine Art und Weise. Aber es hat sich gezeigt, dass sowas funktioniert. Wenn immer von allen möglichen Seiten diese kleine Sache rangebracht wird an die Leute, die man auch persönlich kontrollieren kann, nicht irgendwelche Fremden. Das kann nur von unten nach oben erfolgen. Also regional, wo man rankommt, an die Leute rangehen und dann die motivieren, da was zu machen. Und sie immer mal wieder im Prinzip dran erinnern, was da los ist. Ob es was bringt, weiß ich nicht, aber ich sehe da eine Möglichkeit, einen Weg, wie wir ein Programm, ein fertiges Programm zur Umsetzung bringen können. 25 Jahre nachdem es abgeschlossen ist, finde ich, ist es höchste Zeit, dass man diese Idee für ein neues Europa, für ein friedliches Zusammenleben der europäischen Kulturen in die Tat umsetzt. Und bis zum 21. November werde ich das auf jeden Fall als Kampagne publik machen. Das wollte ich euch letztes Mal schon erzählen und danke, dass ich heute mal sprechen durfte und mir sogar ein paar zugehört haben. Dankeschön. Ansonsten gibt es heute Kaffee und Kuchen hier hinten ein kleines bisschen. Nur für die Leute, die ans Mikrofon gehen. Unter Dach. Ilona, erstmal möchte ich dir danken für die wirklich durchaus aufbauenden Worte. Und ich möchte mich heute auch mal einem Gedanken hingeben, stammt aus einem taoistischen Lehrbuch. Der Satz lautet da wie folgt: Nicht weil die Dinge schwierig sind, wagen wir sie nicht, sondern weil wir sie nicht wagen, sind sie schwierig. Was bedeutet das eigentlich für jeden Einzelnen von uns? Wir sehen immer nur Probleme, aber nie Lösungen. Dabei sind die Lösungen eigentlich relativ einfach. Was ist denn mit zivilem Ungehorsam? Warum macht das keiner? Angst davor, dass die Hartz-IV-Behörde, dass die AGE irgendwelche Gelder kürzt, dass der Arbeitgeber sagt, naja, morgen brauchen Sie nicht wiederkommen. Aber was stört uns da dran? Über kurz oder lang wird das sowieso alle ereilen. Über kurz oder lang wird dieses Währungssystem oder Finanzsystem eh zusammenbrechen. Ob nun 3 Wochen früher, 3 Wochen später, das ist eigentlich relativ sekundär. Wie handeln wir eigentlich alle? Handeln wir eigentlich alle verantwortungsbewusst? Und was ist das eigentlich? Verantwortungsbewusstes Handeln. Zunächst mal muss doch jeder für sich selbst die Verantwortung übernehmen. Aber was heißt das? Heißt das, dass ich in den nächsten Supermarkt gehe und mir Vorräte anlege? Heißt das, dass ich, was weiß ich, mich auf die Krise vorbereite? Ich alleine? Was ist mit den anderen? Was ist mit den anderen Menschen? Was passiert mit denen? Worüber denken wir eigentlich nach, wenn wir darüber reden? Wenn wir über Krieg reden, wenn wir über den Krieg in der Ukraine reden, wenn wir über die NATO-Manöver an der Westgrenze Russland, ich wollte jetzt gerade sagen die Ostgrenze, aber das ist es ja nicht, wenn dort schwere Manöver stattfinden, wenn wir nicht darauf reagieren, wenn wir alle sagen immer, das geht uns nichts an, was passiert dann? Es wird immer weiter getrieben. Es wird immer weiter getrieben und weiter getrieben. Jeder von uns ist dann nur noch Getriebener, aber kein Akteur mehr. Wir sollten uns ernsthaft mal alle überlegen, ob wir nicht wieder aktiv werden wollen. Wirklich aktiv. Etwas für die Menschen tun, für die Gesellschaft tun. Das sind so mal meine Gedanken, die ich einfach auch mal kurz loswerden wollte. Danke. Moin, liebe Lebewesen, werte Kreaturen, Kreaturen kommen von Kreation. Wir sollten unsere Ahnen, unsere Mütter und Väter ehren. Das heißt auch unsere hiesigen Götter, das sind nämlich unsere Ahnen, Odin. Deshalb lernen wir nicht in der Schule. Wenn ich jetzt in der Geschichtsschreibung zurückschaue, dann sehe ich, die Amerikaner, die heutigen Amerikaner waren Europäer, waren Flüchtlinge aus Europa und sind dann nach Amerika und nennen sich dort Amerikaner. Vater ihre Mutter Schweben und fliegt mit den Bombern nach Hause und schmeißt vernichtende Dinge. Also für mich gibt es ein lebensbejahendes und ein lebensverneinendes Dasein. Die Biene ist für mich eine lebensbejahende Geschichte. Und die Biene könnte nicht aus ihrer Haut außer oder aus ihrem Bewusstsein, aus ihrer Tätigkeit, außer man tut sie vernebeln, tut sie vergiften. Und eine Heuschrecke kann auch nicht aus ihrer Haut. Sie tut das, was sie tut. Und um das zu verändern, müsste man vielleicht sie auch vernebeln. Ich wünsche, dass das Leben im ganzen Universum wieder lebenswert wird. Und dadurch wünsche ich, dass wir in Wahrheit gehen, in Herzenswahrheit, in dem, was mit uns resoniert. Wenn wir aber unseren Boden unter den Füßen verlassen oder verlassen werden, dann können wir nicht mehr das fühlen, was wir sind. Und ich wünsche, dass wir alle auf den Boden der Tatsachen zurückkommen und diesen Missbrauch an unserer Mutter Erde Einhalt gebieten sofort. Und dass wir Herzensliebe, Herzenswärme und unser Bewusstsein walten lassen. In diesem Sinne, bis gleich. Dankeschön. Ich bin nochmal hier. Internet ist eine schöne Sache und da kann man ja einiges finden. Und ich habe gefunden, das will ich mal hier mal zum Besten geben und macht mal jeder seine eigenen Gedanken daraus. Könnt mal nachschauen bei Benjamin Fulford. Benjamin Fulford warnt Deutschland und Europa und spricht letzte Warnung gegen die Kabale aus. Die Kabale, in Klammern Führungselite, welche die europäischen Länder kontrolliert, plante einen Völkermord. Sie planten, über 4 Milliarden Menschen zu ermorden, durch Krankheit, durch Krieg und durch das Verhungern. Und so wurde die Entscheidung getroffen, um diese Kriminellen zum Kippen zu bringen. Jetzt habe ich hier eine Nachricht für Kanzlerin Angela Merkel in Deutschland. Ich würde Sie gern sagen, bitte ordnen Sie sich auf der Seite der Menschlichkeit ein und brechen Sie aus der mörderischen Kabale. Befreien Sie das deutsche Volk aus deren Kontrolle. Fragen Sie sich selbst, wenn Sie im Angesicht eines Kriegsverbrechertribunals aussagen müssten, würden Sie nicht dann lieber ein reines Gewissen haben? Sofern eins vorhanden ist, kann man auch abtrainieren. Ich denke, meine persönliche Meinung, wir hatten nie eine Wahl. Umgang prägt. Ich glaube daran, dass Sie lieber ein reines Gewissen hätten. Ich glaube, Sie stünden lieber auf der Seite der Menschheit. Ich möchte ebenfalls den Premierminister der Vereinigten Königreiches England fragen, sind Sie sicher, dass Sie in der Lage sein werden, bei einem Gericht, welches auf einem Kriegsverbrechertribunal basiert und Sie befragt, dass Sie nach dem, was Sie dort planen, ein reines Gewissen haben werden? Ich denke nicht. Ich denke, der Mord, den Sie an Bürgern in Libyen und Syrien begangen haben und der Diebstahl des Öls dieser Länder ein Verbrechen ist. Und einen ehemaligen Präsidenten Sarkozy aus Frankreich, Ihr treuen Führer wisst nun, dass ihr in der Falle sitzt und ihr nicht mehr unterstützt werdet. Allen voran die Leute aus der Federal Reserve Gruppe und ihre dreckigen Tricks sind nun bekannt. Vielleicht solltet ihr weiterhin neu in Neukaledonien in Neuseeland bleiben. Ich denke nicht, dass man euch weiterhin in Frankreich will. Ebenso die Regierung von Italien. Ihr müsst verstehen, dass es keinen faschistischen Umsturz, dass es keine faschistische Weltregierung geben wird. Vergesst nicht, wir wissen, um wem es sich dabei handelt. Wir wissen, welche Leute das sind. Wir wissen, dass es die Trilaterale Kommission ist, die Bilderberger und der Rat für Auswärtige Beziehungen. Wir reden hier nur über ein paar hundert alte Männer. Wir reden hier über George Bush, Senior und Junior. Wir reden hier über Henry Kissinger, Senator Jay Rockefeller. Wir reden hier über Tony Blair. Wir wissen, wer diese Leute sind. Wir wissen, dass ihr plant, 4 Milliarden Menschen zu töten. Das Pentagon und die Agenturen sind mehr und mehr auf unserer Seite. Wir brechen die globalen Finanzsicherheiten und lassen nicht zu und halten euch davon ab, dass ihr es schafft, das Weiße Haus von den Geldern zu trennen. Ihr müsst aufgeben. Wenn ihr nicht aufgebt, werdet ihr jede Chance, die ihr habt, verlieren. Und diese Chance sinkt mit jedem Tag. Die Chance und Fähigkeit zur Wahrheit und zur Neubesinnung vor einem Komitee, um Vergebung von allen zu erhalten für eure Verbrechen. Und diese Zeit läuft euch ab. Ihr werdet ins Gefängnis gehen oder sogar schlimmer, wenn ihr nicht beiseite tretet. Die Menschheit ist müde von euren endlosen Kriegen. Wir wissen, dass 90% der menschlichen Ersparnisse für Mord genutzt werden und ebenso genutzt werden für Verbrechen gegen die Menschheit. Wir wollen das nicht mehr. Wir werden nicht mehr. Ihr werdet nicht mehr finanziert. Ihr werdet abgetrennt von den Finanzen der restlichen Welt. Eure Tage sind gezählt. Wir wollen Freiheit. Wir wollen die Fähigkeit, die Ressourcen und andere Quellen selbst zu nutzen. Wir wollen der Umwelt zu einer Verbesserung verhelfen. Wir wollen die Armut und alle Kriege beenden. Wir wollen das Universum selbst erkunden. Wir wollen uns selbst gesünder und glücklicher machen. Wir haben es satt, eurer inkompetenten Herrschaft zu folgen. Ihr müsst beiseite treten. Wir haben bislang die Regierung von 57 Ländern hinter uns. Die japanische Regierung wird sich uns bald anschließen. Und ich glaube daran, dass je früher ihr realisiert, dass eure Tage gezielt sind, desto besser endet es für euch. Das ist an euch die letzte Warnung. Vielen Dank. Meine lieben Mitmenschen, wir werden bald frei sein. Wir werden sehr bald hineingeboren in ein Zeitalter der Wunder. Und es werden sehr viele gute Dinge passieren. Sobald diese Mörder von der Macht befreit sind, werden wir so viele wunderschöne Dinge im Leben entdecken. Ich vermittle euch, das hier ist nicht das Schöne vom Himmel, das hier ist der Real. Danke, Benjamin Fulford. So, machen wir uns Gedanken darüber. Ahoi. Ups, hallo. Ich mache jetzt hier den Clown ein bisschen. Nein, halt mal bitte, danke. Lauter! Muss ich so was suchen. Ja, ein Zettelchen habe ich hier. Und, ach so, der ist zu groß, deswegen der Anax. Ach. Also, ich hatte ja letzte Woche erzählt, dass der Gerichtsvollzieher bei mir war. Und im Gegensatz zu dem ersten Gerichtsvollzieher, der nach gerade so circa 30 Minuten abgezogen ist, hat dieser zweite ja mir was Schriftliches hinterlassen gehabt. Nämlich die Zahlungsaufforderung. Und dann ist hier in ungefähr Schriftgröße 5, glaube ich, was Kleingedrucktes geschrieben. Und das finde ich irgendwie ganz interessant. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass ich die Vollstreckung gegen Sie auch durchführen kann, wenn ich bei Ihnen niemanden antreffe. Als Vollziehungsbeamter darf ich auch ohne Ihre Anwesenheit und Einwilligung, in Klammern, oder die eines erwachsenen Mitbewohners oder Bevollmächtigten, Ihr Besitztum durchsuchen und dazu erforderlichenfalls verschlossene Türen und Behältnisse auf Ihre Kosten öffnen lassen. Die hierzu grundsätzlich erforderliche richterliche Durchsuchungsanordnung liegt vor. Warum ist er da nicht reinkommen, frage ich mich. Wird gegebenenfalls bei dem zuständigen Amtsgericht beantragt werden. Also das finde ich so interessant. Entweder habe ich es vielleicht dabei, vielleicht muss ich es noch beantragen. Also so eindeutig, dass sie eigentlich nichts machen können, wenn man eben halt geschnallt hat, dass es dieses ganze System ein Firmensystem ist. Und das zum einen. Und zum anderen wollte ich noch eine andere Geschichte erzählen. Vor ein paar Wochen hatte ich von einer Frau erzählt, deren Kind vom Jugendamt ihr entnommen wurde. Ich komme jetzt nicht auf den richtigen Begriff. Was, wie? Weggenommen. Weggenommen wurde, ja genau. Und wie gesagt, sie hatte jetzt auch zwei Gutachten von Psychiatern, die besagen, dass sie keine Kindsgefährdung darstellt. Und ich habe nun mittlerweile erfahren halt, dass dieses Kind vom Jugendamt, also die Mutter wurde sozusagen überredet, obwohl sie selbst überzeugte Impfgegnerin ist, dass das Kind nun doch geimpft wird. Und es hat halt schon einmal diese 5 Impfungen hinter sich und hat wohl irgendwie noch einige zu bewältigen. Und es ist unglaublich eben halt, wie sie Menschen so unter Druck setzen in solchen Situationen, dass sie eben halt auch diese Zwangsimpfung gibt es ja gar nicht eigentlich, aber es ist quasi Zwangsimpfung, weil wenn sie sich eben halt dagegen wehren würde, dann werden ihre Aussichten natürlich schlecht, ihr Kind wiederzubekommen. Und das hat System. Und das passiert immer mehr mit armen Menschen und Alleinerziehenden natürlich, die leicht angreifbar sind. Und dieses mediale Hypen, von wegen, dass überall misshandelte Kinder sind, das ist eben halt wirklich nur gehypt, um eben halt das machen zu können, was diese Jugendämter mittlerweile machen. Im Grunde genommen ist es, denke ich, halt genau das Gegenteil. Die machen zu viel, die reden in alles rein, insbesondere bei Alleinerziehenden. Und da, finde ich, müssen wir uns gegenseitig mal die Ohren und Augen aufhalten. Und wenn wir so etwas in der Nachbarschaft beobachten, dann nicht selbst auf die Idee kommen, eben halt Jugendamt Bescheid zu sagen, von wegen, da ist ein vernachlässigtes Kind, sondern halt selbst mit den Nachbarn zu reden. Das wäre, denke ich, halt viel besser als so eine Vorgehensweise. Gut, das wollte ich mitteilen für heute. Das ist alles erstmal. Zum Thema Impfen habe ich gestern gerade einen interessanten Beitrag gesehen. Es ist fürchterlich, was die vorhaben. Jetzt werden sogar Flöhe und Insekten dafür genutzt, um die Menschheit zu impfen. Die haben im Tierversuch durchgeführt, Flöhe auf Kaninchen gesetzt oder in der Nähe von Kaninchen ausgesetzt. Und dann wurden die Kaninchen gegen Myxomatose geimpft dadurch. Und das soll jetzt auch bei Menschen angewendet werden. Mückenlarven und Flöhe wurden dafür genutzt, um den Impfstoff da ohne Komplikationen da zu verbreiten. Es ist schlimm, was sie vorhaben, ne? Das kann man doch nicht durchgehen lassen. Dagegen muss man doch was tun. Lasst uns gemeinsam dagegen ankämpfen, dass solche Sachen sich nicht durchsetzen. Denn das geht überhaupt nicht. Man kann doch nicht einen Menschen gegen seinen Willen mit solchen Sachen irgendwas einführen, was er gar nicht will. Nein. Also, verfolgen wir die Sache und treten dagegen an. Liebe Mann Wache, liebe Freunde, ein Wunder ist geschehen. Heute ist 62. Mann Wache und hier wird immer so oft über Frieden und über Konflikte geredet. Und sehr oft wird Russland und Ukraine verwendet. Und ich möchte jetzt im Namen 62. Mann Wache Ruspublika e.V. bei uns zu Gast zu begrüßen. Da sind die Leute, die da jetzt diesen Stand haben. Sie können leider nicht so gut Deutsch reden, aber ich versuche jetzt das zu übersetzen, was diese schöne Frau uns zu erzählen hat. Bitte schön. Я сама родом из Белоруссии, и сегодня для белорусов очень важный день. 22 июня в 4 часа для нас началась самая страшная история нашего столетия. Началась война. Sie lässt euch begrüßen, die Frau kommt aus Weißrussland und heute ist 22. Juni. Der Tag, wo Wehrmacht Sowjetunion angegriffen hat. Und Weißrussland hat natürlich also voll dabei gelitten und das ist ja ein Tag von Andenken, von Trauer, dass so was Schlimmes passiert ist. Und deswegen sind die heute bei uns hier. Мы здесь для того, чтобы напомнить всем о том, что война уносит очень много жизней. И нам ни в коем случае не хотелось бы повторения. Для нас Германия, так же, как и весь остальной мир, это наши друзья. И мы не хотим повторения тех событий, которые происходили с 1939 года по 1945. Diese Verein Ruspublika ist hier, um alle Menschen zu erinnern, dass sowas nie wieder passieren sollte, was zwischen 1939 und 1945 passiert ist. Deutschland ist für die Russen und Weißrussen genauso so ein friedliches Land wie alle Länder der Welt. Und die wollen keinen Krieg mit Westen oder mit Deutschland nochmal führen. Es war genug. Das wollen die alle nicht. Wir auch nicht. еще я хотела бы напомнить всем немецким гражданам, что сегодняшнее наше мирное время, вроде бы, на Украине происходят ужасные события. Сейчас, сегодня, вчера, позавчера, там гибнут люди, там гибнут мирные граждане. И это в наше время. Sie wollte noch alle erinnern an die Tatsache, dass heute leben wir angeblich in einer friedlichen Welt, was aber nicht wahr ist. Das, was jetzt in der Ukraine passiert, da sterben ständig jeden Tag Leute. Gestern, heute und morgen werden die wahrscheinlich sterben. Und das wollen die auch nicht. Wir müssen alle Kräfte einsetzen, damit sowas beendet wird, dass wir weiter in Frieden leben. Спасибо. И хотелось бы, давайте почтим память жертв, погибших в эти годы. Минутой молчания. Wir möchten jetzt eine stille Minute als Andenken an alle Gefallenen in diesen Kriegen bedanken. Eine Minute Stille. Dankeschön. Dankeschön. Ahoi und gute Laune, Menschheit. Die Nachrichten zeigen uns heute, dass der Alexander Scholz-Kolodrowski, dieser Devisenbeschaffer, dieser Westgeldbeschaffer für die DDR und diese reichen Güter für die Reichen, für die Elite der ehemaligen DDR, gestorben ist. Der Teufel möge ihn verschonen, der Luzifer. Da habe ich doch heute in den Nachrichten gehört, dass dieser Umschwung 89, als die DDR aufgelöst wurde oder integriert wurde oder was auch immer da geschehen ist, 22 Milliarden D-Mark spurlos verschwunden sind. Hier wird diese Menschheit vergewaltigt, missbraucht, weil sie einen Cent Parkgebühr nicht bezahlt. Und dieser Schalk im Nacken, der, naja gut, wir müssen alle für unsere Taten einstehen. Vielleicht nicht jetzt sofort sichtbar für alle, aber es gibt einen Aufstieg und einen Abstieg. Es ist eine geistige Welt. Ein geistiges Dasein. Das, was wir hier als Materie sehen, ist gefrorener Geist. So, und dieses Spiel des Missbrauchs, der Manipulation, hat ein Ende, weil der Geist steigt wieder an. Und ich wünsche ein geistreiches Hiersein. Und denk dran, jeder ist absolut alleine verantwortlich für das, für was er einsteht. Also, seid nicht traurig, seid glücklich. Alles ist Schwingung und Schwingung aus Glück, tja, erhebt die Welt. Und es gibt Wesen, die schwingen so niedrig, die fallen dann von dir ab, wenn du in Liebe und glücklich bist. Und du bist dann gesund. Und ja, lichtig, sagt man ja, ne? Ins Licht bringen, das Dunkle ins Licht. Noch eine Sache, wir kennen ja, die mir gerade so einfällt, dieser Wassergott, dieser Meeresgott, ne, der heißt in den germanischen, slawischen Bewusstsein Ili, oder hat einen anderen Namen als Poseidon, wie die Griechen, oder Neptun. Ne, also es ist ein und derselbe Gottheit oder Wesenheit, die drei verschiedene Namen haben. Es gibt hier einen Gott Jehova, es gibt hier einen Luzifer, ein Allah, ja, sollen wir uns mal Gedanken machen, wer ist oder ob es nicht immer dieselbe Person ist oder dieselbe Wesenheit in einer anderen Namensgebung, mit einem anderen Aussehen, weil das Aussehen ist ja schnell zu verändern als Wesenheit. Und es war jetzt hier ein Ramadan, der Islam feiert Ramadan, die Menschen, meine Brüder, die den Islam in sich tragen, die feiern Ramadan. Ramadan, habe ich gehört, habe ich gefragt, ist Fastenzeit, sagen sie mir. Und Fasten heißt ja nicht essen. Das, was ihr macht, meine lieben Brüder, das ist die Nacht zum Tag machen. Also ihr fastet nicht, sondern ihr isst am Tage nichts und nachts schlägt ihr euch die Bäuche voll. So, der Unterschied zwischen Fasten und Hungern ist, Fasten ist freiwillig, Fasten ist eine Heilung. Du kommst da ganz nah zu Gott, wenn du wirklich fastest. Wenn du aber nachts dir den Bauch vollschlägst, wirst du von einer Wesenheit veräppelt, der du glaubst. Und ich wünsche, dass es uns, dir, weil du bist mein äußeres Ich, dass es uns gut geht. Ja. Ahoi und gute Laune. Moin. Ja, ich hab's auch hierher geschafft. Ganz schönes Pieselwetter heute. So, ich bin nochmal der André. Ich spreche auch nur für mich und wollte eigentlich mal an euch alle mal eine kleine Frage stellen. Wir machen ja die Geschichte hier mit einigen, ja, die eigentlich schon seit 62 Wochen dabei sind, regelmäßig. Und wir klären uns mit verschiedenen Disputen auf und verschiedenen Themen. Und ich habe für mich mal ein Resümee gezogen. Ich meine, wenn man jetzt die ganzen Themen anguckt, von der Luftverpestung bis zur Erde, bis zum Wasser, bis hin zu den Lebensmitteln, frage ich mich allen Ernstes, ob wir das noch mit Volksvertretern zu tun haben, die Zulassungsnormen auch nach oben beschönigen, also dass Gifte auch mehr zugelassen werden, etc. Und ich bin da irgendwie... Ohne Frage! Ja, das Ding ist, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht. Sag mal, wir haben ja auch ein paar bestehende Gesetze, auch Beschlüsse, die weltweit bestehen. Ob wir nicht für den Teil, die hier die Warnwache bilden, ob wir uns nicht mal irgendwo mal treffen, irgendwo in einem Lokal zusammenhocken und uns einfach mal die ganzen Gesetzmäßigkeiten angucken und einfach mal gucken, was man daraus bauen kann. Also jetzt als Gemeinschaft aus dem System irgendwie vielleicht sowas an die Parallele zu schaffen, weil jeder ist ja durch seine Arbeit gefangen. Es kann ja der normale Familienvater oder die Mutter mit Kind, die können hier nicht einfach so ausbrechen und sagen, so, ich lasse jetzt alles stehen und liegen, weil ich ja weiß, ich werde betrogen. Das macht ja wenig Sinn. Und da wäre vielleicht der Gedanke, dass man vielleicht aktuelle Gesetze nimmt, die bestehen und darauf dann eine Gemeinschaft aufbaut. Also zurück zur Menschlichkeit, ohne dieses Kapitalgedenke und jetzt irgendwie da zwangsläufige Erwartungen dran zu hegen. Weil mit Erwartungen und Wertevorstellungen müssen wir sowieso alle mal ein Stück runter. Das Ding ist durch. Schlicht einfach und ergreifend. Weil wenn das jetzt zum Krieg kommt, welche Erwartungen willst du noch hegen, welche Werte? Dann, beim Krieg gibt es nur eins, Hoffnung. Hoffnung, dass es morgen wieder vorbei ist mit der Knallerei. Ja, weiß ich nicht. Also das wäre mein Vorschlag. Lass uns einfach mal irgendwo mal ein Lokal ausmachen, wo wir uns mal zusammenfinden und einfach mal ganz sachlich die Sache außerhalb von Politik mal diskutieren als Menschen und dann einfach mal gucken, was man draus bauen kann. Also was anderes fällt mir bald nicht mehr ein. Die Leute kriegt man ja nicht mehr erreicht. Sie rennen hier vorbei, einkaufen, bla, alles ist wichtiger, der eigene Scheiß ist wichtiger, die eigene Sicherheit und das Gemeinschaftliche bleibt dann nur am Mikrofon auf der Strecke. Ich weiß nicht, ob das der Sinn und Zweck dieser Übung hier ist. Also trotzdem, danke. So, ich wollte auch noch mal was sagen. Und zwar einfach nur ein paar Gedanken zum Thema, was halt so abgeht mit der EU und Finanzsystem, was halt immer so das Übliche ist. Und zwar geht es um den Crash. Der Crash ist ja so das Lieblingsthema einiger Verschwörungsphilosophen, die sich immer gerne fragen, nicht nur, die einen fragen sich nicht, kommt der Crash, sondern wann kommt der Crash, und die anderen fragen sich, gibt es überhaupt so etwas wie einen Crash und was ist das eigentlich? Und jetzt habe ich schon oft gelesen, dass am 1.7. ja angeblich der Crash kommen soll, weil dann ja irgendwie Grexit und so, ne? Und weil da mal wieder eine Tranche ausläuft, aber ich habe schon so viele von diesen Deadlines jetzt verfolgt in den letzten Jahren, dass mir das schon aus den Haaren, hier aus den Ohren raushängt. Und ja, die Frage ist einfach nur, muss es einen Crash wirklich geben? Ich meine, wir wissen ja, dass das Finanzsystem auf gläsernen Füßen gebaut ist. Und inzwischen ist auch hinlänglich bekannt, dass Geld aus dem Nichts geschöpft wird. Jedes Mal, wenn ein Kredit vergeben wird, wird einem das einfach auf der Guthabenseite gut geschrieben und auf der Sollseite abgezogen. Und da hat man plus minus null, aber gleichzeitig auch hat der eine 100.000 Euro auf dem Konto und auf der anderen Seite 100.000 Euro Schulden, also hat er gar nichts. Aber kann sich von dem gar nichts schon einiges kaufen. Und ja. 5% Schulden, ne? Genau, und zahlt dann das Ganze mit Zinsen zurück. Aber das ist ja. Aber jetzt sehen wir haben so viele Schulden auf der Welt, das System hat immer mehr Schulden und Schulden und Schulden fabriziert. Insgesamt weiß ich nicht mehr genau, was das ist. 3,8 Billionen Euro insgesamt hat die Welt an Schulden, oder waren es 38? Man kann sich das schon gar nicht mehr vorstellen, diese Summe. Und dann heißt es immer, oh, Griechenland ist so hoch verschuldet, aber. Wo sind wir denn irgendwo? Bei 100% BIP und ein bisschen mehr. Und es gibt auf der Welt noch einige Staaten, die noch viel höhere Schulden im Vergleich zur Wirtschaftsleistung haben. Viele Leute wissen das gar nicht. Es wurde mal irgendwie so als Stabilitätskriterium in der Eurozone 80% eingeführt. Also man soll nicht mehr als 80% der eigenen Wirtschaftsleistung an Staatsschulden haben. Heißt also, wenn die Wirtschaft wächst, kann man auch immer mehr Schulden machen, aber die Wirtschaft muss stärker wachsen, als man Schulden macht. Dass das in der Praxis nicht immer klappt, haben wir gesehen. Allerdings gibt es auch ein Land auf der Welt, das hat um einiges mehr Schulden und trotzdem geht es den Leuten da nicht so ganz dreckig. Das Land ist Japan. Das hat fast 250% der Wirtschaftsleistung an Staatsschulden. Also, wenn man von den 80 ausgeht, die als Stabilitätskriterium in der EU, in der Eurozone angesehen werden, dann ist das mehr als das Dreifache. Also wir könnten von jetzt auf gleich noch dreimal so viel Schulden machen und dann wären wir in der gleichen Situation wie Japan. Japan gibt es immer noch auf der Weltkarte. Also was ist denn hier los? Was soll denn das eigentlich? Was soll uns das eigentlich sagen, diese x Prozent BIP-Schulden oder Millionen, Billionen, Billiarden Schulden, die man so gar nicht richtig fassen kann? Im Endeffekt ist das ja auch alles nur eine Luftnummer. Ich meine, wenn das Geld aus dem Nichts geschaffen wird und nur als Buchungssatz auf dem Konto existiert, dann steht dem da ja kein irgendwie reales Elend gegenüber, das man bekämpfen muss. Es wird einem immer nur so weiß gemacht. Und man kann allerdings dann zu den Leuten gehen und sagen, hey, dein Land hat x Milliarden Schulden und ihr zahlt darauf jetzt y Prozent Zinsen und das macht dann so und so viel im Jahr von eurem Staatshaushalt aus und das muss über Steuergelder rangebracht werden. Also akzeptieren die Menschen dann, dass sie eine gewisse Summe pro Jahr an alles in Ordnung? Das ist nicht für uns, glaube ich. Ja. Alles klar. Außer gute Werbung. Machen wir weiter. Alles Gute, auf jeden Fall. Naja, wenn man dann aber die Prämisse akzeptiert hat, dass ein Staat Schulden haben kann, dass diese Schulden verzinst werden und dass diese Schulden bei bestimmten privaten Gläubigern, Banken, sonst was und so weiter sind, kann man sich fragen, ja, wie werden denn die Zinsen jetzt bezahlt? Weil die Schulden werden ja nicht zurückbezahlt. Das haben wir schon mal festgestellt, denn die werden immer nur mehr und nicht weniger. Aber wie bezahlt man denn die Schulden, indem man sie auf die Steuerlast verteilt und dann hat man da im Staatshaushalt so und so viele Milliarden Zinsen stehen, die halt diesem Luftschluss gegenüberstehen. Und das heißt, die Staatsschulden in Prozent der Wirtschaftsleistung sind eigentlich so eine Maß zusammen mit den Zinsen dafür, wie sehr man die Leute in diesem Land betrügt. Würde ich als Schlussfolgerung ziehen. Und dann fragt man sich, okay, wie hoch können wir das drehen? Wie hoch können wir die Zinsen drehen, bis die Leute meckern? Und dann gibt man gleichzeitig noch ein paar andere Experimente, denn man sagt, ja, wir können das natürlich höher drehen und dann müssen wir vielleicht mehr Steuern verlangen, aber wir können auch einfach an anderer Seite sparen. Und dann kann man sagen, es gibt in Europa so ein paar Mechanismen, im Sozialstaat, Arbeitslosengeld, Sozialhilfe und wie das nicht alles heißt. Und dann gibt es da ein Experiment, das Experiment nennt sich Griechenland, wo man einfach mal fragt, wie weit kann man das denn runterdrehen, diese Sozialhilfe? Und da hat man gleichzeitig andere Länder wie Japan, wo man fragt, wie weit kann man die Schulden hochdrehen, wie viel kann man den Leuten abzwängen, bis sie meckern. Und in der Situation befinden wir uns und dann fragen wir uns, wofür brauchen wir überhaupt diesen ganzen Staat, wenn er uns an der einen Seite in die Tasche langt, nur um an der anderen Seite ein paar Brotgruben zu verteilen? Und könnte man das nicht irgendwie anders oder besser lösen? Aber wenn wir das wissen, dass das alles nur ein Luftschloss ist, dann heißt das, wissen wir auch, dass sie im Vergleich zum Beispiel zu Japan in der Eurozone noch einiges an Spielraum haben und wir im Vergleich zu Griechenland in Deutschland noch einiges an Spielraum haben, was man an Hartz IV und Sozialleistungskürzungen machen kann. Das heißt also auch, dass wir den Crash nicht brauchen. Also nicht, wir bräuchten ihn vielleicht schon, aber die Elite braucht den Crash nicht. Sie können da einfach an den Schrauben langsam drehen und drehen und drehen und drehen, bis es den Leuten immer schlechter geht. Und die Inflation nicht vergessen. Was? Die Inflation hilft dabei auch noch mit. Genau, und dann haben wir natürlich noch die Inflation, die Schulden entwertet über die Zeit, aber die natürlich auch gleichzeitig das Papiergeld mit entwertet. Also man hat da ziemlich viele Schrauben, an denen man drehen kann und ziemlich viele Rascheln im Blätterwald, was eventuelle Crash-Warnungen und sonstige Warnungen und Börsencrash. Ich meine, wie viele Börsencrash hatten wir schon? Wie viele schwarze Freitage? Und trotzdem geht es immer noch weiter, das Casino. Ja? Also hat man einiges an Spielraum, wo man Leuten mit ein paar Luftnummern einiges aus der Tasche ziehen kann und einige Firmen mit seltsamen Forderungen pleite gehen lassen kann. Und man sollte sich fragen, ob man sich nicht von diesem System vielleicht lösen will. Und dann wollte ich mal in die Runde fragen, seht ihr das vielleicht anders? Denkt ihr vielleicht doch, der Crash kommt bald? Wenn ja, wie wird er aussehen? Was wird passieren? Ich heiße nicht, dass man sich nicht vorbereiten soll, wenn ich jetzt sage, ich glaube nicht, dass der Crash bald kommt. Aber ich würde gerne einfach mal ein paar andere Meinungen dazu hören. Das war's erstmal. Existiert eine Erlaubnis von Vater Staat, dass man hier am Montag Friedenswache macht und am Mittwoch? Die Leute, die Russen fragen, ob die zum Beispiel am Donnerstag kommen können. Ja, meine Meinung ist, ein Crash ist ein Krieg, den wir nicht zu verhindern vermögen. Das ist ein Crash. Knickknack. Ne? So nach der Devise, tja, in Massengräbern kommen sich die Menschen endlich näher. Ich denke, dieses tilgen wir mal aus. Bei dem Thema Staat, Steuern, Staat, Einnahmen des Staates, wofür werden die ausgegeben? Und dann noch sozial in diesem Zusammenhang. Gehen bei mir hier hinten, könnt ihr sehen, gehen immer die Haare hier hinten hoch. Denn ich arbeite in der Pflege. Und da sehe ich jeden Tag, was unser Staat gemacht hat. Er hat seine soziale Verantwortung, die er nach Gesetzesbüchern hat. 7 Stück gibt es, Sozialgesetze, die er danach hat, hat er verkauft. Es werden jetzt die überwiegenden Teile der Pflegeeinrichtungen werden durch private Betreiber betrieben. Und das heißt auch, dass mit alten, Kranken und anderen Menschen Gewinne erwirtschaftet werden können. Und das haben zusätzlich zu den Pharmaunternehmen, haben auch Leute noch wunderschöne Renditen von 8%, die in Pflegeimmobilien investiert haben. Die kriegen also jeden Monat eine hübsche Miete von diesen Einrichtungen und das ist staatlich garantiert. Wie lange lassen wir uns eigentlich noch gefallen, dass dieser Staat eigentlich gar nichts für uns tut? Nichts. Das Gleiche geht ja weiter bei den Kindereinrichtungen, Krankenhäuser. Sowas gehört nicht privatisiert, das geht einfach nicht. Und das ist in den letzten 3 Jahren ist das noch schlimmer geworden, als es schon vorher war. Also dieser Notstand in der Pflege ist so schlimm, dass wir eigentlich fast jede Woche demonstrieren müssten und Pflege am Boden uns wieder irgendwie in der Mönckebergstraße auf Matten legen müssten. So schlimm ist es. Und ich frage mich da immer, warum lassen sich die Menschen das alles gefallen? Wir zahlen ja unsere Steuern, aber wir kriegen nichts dafür. Dann passiert noch was anderes Interessantes. Unser Krieg fängt ja eigentlich direkt in unserem Land an. Seit Jahren wird immer mehr die Bundeswehr auch dafür verwendet, im Inneren eingesetzt werden zu können. Das kann man jetzt wieder verfolgen mit bestimmten Gesetzen, dass die auch nach innen wirksam werden können gegen das Volk. Das sind auch so Sachen, wo absolut gesagt werden muss, hier müssen wir Stopp sagen. Da müssen wir einfach sagen, mit uns nicht mehr. Und dass sich unsere Menschen das weiterhin so gefallen lassen, das verwundert mich eigentlich immer wieder. Aber wahrscheinlich, ich gucke seit Jahren kein Fernsehen, muss ich dazu sagen. Und irgendwie bin ich da wahrscheinlich doch ein bisschen noch so in der Lage, mir die Sachen selber anzugucken und durch das tägliche Erleben vielleicht auch dafür prädestiniert, das zu sehen, was da passiert. Also ich lasse mir das nicht mehr gefallen. Ich habe euch ja vorhin gesagt, dass ich persönlich ins Rennen gehe mit einem Weg, den ich gut finde. Und das werde ich auf jeden Fall machen. Danke. So, zum Thema Crash würde ich auch gerne noch was sagen, auf dich, Hendrik. Ich denke auch, dass man das Spiel ziemlich lange treiben kann und dass es nicht zwangsläufig zu diesem Horrorszenario kommt, morgen sind die Banken zu und alles ist schlimm. Auf dem Weg dahin hat letzte Woche unsere Regierung einen weiteren Schritt gemacht. Es gibt seit letzter Woche einen Gesetzentwurf, der bereits verabschiedet ist und der betrifft die Lebensversicherung. Ja? Ich weiß nicht, ob du davon was gehört hast. Erstens mal wird der Garantiezins von 1,75 auf 1,25 abgesenkt werden. Zum Zweiten, was? Rückwirkung zum 1. Januar. Ja klar, natürlich rückwirkend, wie denn sonst? Zum Zweiten geht es um die sogenannten Überschussbeteiligungen, die Lebensversicherer künftig nicht mehr auszahlen müssen. Das bedeutet für jeden Lebensversicherer, hallo Leute, wer hat eine Lebensversicherung? Ihr kriegt weniger Geld raus, als ihr einzahlt. Das ist jetzt garantiert. Ja, so, das ist so. Das ist Fakt, das ist Gesetz, Ende im Gelände. Und unter dieser Prämisse, dass wir das Spielchen alle mitmachen, entweder weil wir nicht informiert sind, weil wir uns nicht informieren wollen, oder weil wir einfach zu faul oder zu träge sind oder weswegen auch immer, kann das Spielchen noch eine ganze Weile gehen. Erst wenn es dem Letzten wirklich im Portemonnaie brennt, erst dann wird tatsächlich irgendetwas passieren. Das wiederum werden wir alle merken. Und das ist für mich die wirklich gefährliche Situation, weil in dem Moment hat das wer auch immer versucht, das zu steuern, das nicht mehr unter Kontrolle. Da wird es kippen. Das ist so meine persönliche Meinung zum Thema Crash. Moin, wieder hier. Noch ein paar Gedanken zum Thema Crash. Lass mal, geht schon, sonst sieht man sich nicht. Ja? Erstmal, wenn man das Wort Crash hört, man stellt sich ja so vor, Crash wie im Jahre 1929. Und sowas wird es vielleicht in der Art nicht geben, so schnell und radikal und krass von einem Tag auf den anderen. Aber die Welt entwickelt sich und auch die Methoden verfeinern sich. Ne? Crash gibt es mittlerweile an jeder Ecke und an jedem Ende. Und es ist so häufig, dass wir es gar nicht mehr so als Crash wahrnehmen. Stellt euch mal vor, wie war das vor ein paar Monaten, als die Bindung von Franken und Euro aufgehoben wurde? Bumm! Es gab einen Crash, da gingen Firmen pleiten. Es sind Millionen von Kreditnehmern, wurden ins Unglück gestürzt und ihre Häuser verpfändet. Da kommt dasselbe auf sie zu, wie das damals vorher in den Staaten war mit der Immobilienkrise. Bumm! Nur einmal, weil so eine Bindung aufgehoben wurde. Das war ein gewaltiger Crash. Da haben wir nur nichts mitgekriegt, weil es wurde in den Medien kaum darüber berichtet. Vor allem wurde aber auch nicht über die katastrophale Tragweite berichtet, wie weit das geht. Ja? Dann, es gibt Crash in Spanien, es gab da eine riesen Immobilienblase, die geplatzt sind, die Leute sind arbeitslos. Es gibt extra Gesetze, dass es ein Verbrechen ist, aus einem gepfändeten Haus nicht auszuziehen oder die Leute dazu unterstützen, dass sie da ein bisschen Widerstand leisten. Das ist ein Verbrechen, das ist nicht ein Vergehen, das ist ein Verbrechen. Das ist ein riesiger Crash. Wir kriegen nur aus deutscher Sicht nichts mit, weil die Mainstream-Medien ja kaum was berichten. Auf der anderen Seite haben wir den nächsten Crash. Das Durchschnittsvolk glaubt den Medien nicht mehr. Ja? Deswegen wurde das Wort Lügenmedien ja letztes Jahr ja auch das Unwort des Jahres. Und es war nicht von den Verschwörungstheoretikern, sondern von den allgemeinen der Leuten, der Bevölkerung so gemacht. Deswegen mein Thema zum Crash. Es wird nicht mehr so sein im Jahre 1929. Es ist subtiler, es ist feiner, es ist verfeinerter. Aber wir haben viele Crashs, aber es ist nichtsdestotrotz wahr. Noch so ein Beispiel zum Thema Versicherung, was viele Leute auch schon wieder vergessen haben. Es gab noch ein Gesetz letztes Jahr und das bewirkt im Jahre, ab nächstem Jahr, ab 2016, und zwar wurde die Position der Spareinlagen verändert. Jeder denkt sich, seine Spareinlagen sind sicher, ja, weil wir haben den Bankenverbund und wir haben die Versicherung, aber nein, es wurde geändert, denn früher war es so, bis zu 100.000 D-Mark waren die Spareinlagen oder Zinseinlagen gesichert, aber das ist dann nicht mehr, weil die werden. Früher war das nämlich der letzte Punkt. Uwe, helf mir mal, wie heißt denn das Ding? Uwe, wie heißt das Ding von den Spareinlagen, dieses Sicherungsgesetz? Einlagensicherungsgesetz, ne? Also das war ja sicher. Und das wurde verändert, das ist jetzt nicht mehr sicher. Bevor nämlich die Banken und der Staat haften müssen, muss vorher diese Einlagen dran glauben. Und das wird der nächste Crash werden. So sang- und klanglos nur durch eine Gesetzesänderung. Also, der Crash ist subtiler geworden, aber ist trotzdem da. It's money time. Scheiße. Gib mir auch was! Ey? Cool. Ey, pass mal auf. Ich habe noch was recherchiert. Und zwar hat mich ein Freund auf eine Idee gebracht. Abgesehen, dass man sich vielleicht mal irgendwie mal so zusammensetzt, dass man bespricht die ganze Geschichte. Werde ich mich mal mit meinem Freund mal zusammensetzen, dass wir mal einen Termin arrangieren und irgendwo auch ein Lokal finden, wo wir uns das auch mal gestalterisch auch umsetzen können. Es gibt noch einen Plan B, also eine Möglichkeit, eine Stiftung zu gründen. Ich glaube, die Stiftung in der Schweiz kostet irgendwas nur mit 5.000 Euro. Ja, aber das wäre dann eben halt auch eine Möglichkeit, auch aus dem Rechtssystem irgendwie auch ja, quasi eine eigene Gestaltung zu machen, sogar bis hin zu Arbeitsplätzen und diesen ganzen Tüdelüt, was man so im Leben braucht oder auch nicht, wie dem auch so sei. Aber die Möglichkeit bietet ja eine Stiftung. Das wird ja dann ja automatisch subventioniert durch EU-Gelder und so weiter, die ja beantragt werden können und so weiter, etc. pp. Und dann hätten wir die Möglichkeit, also die Dinge auch umzusetzen, die wir uns als Menschen auch wünschen. Also zurück zu einer Gemeinschaft und die ganzen, das Wissen, das individuelle Können, eines jeden Einzelnen, der eine ist Informatiker, der andere ist ein Ingenieur, ich bin nur ein Gitarrist. ein anderer, der kann gut Autos zusammenbauen. Also wenn jetzt all diese Eigenschaften dann in diese nicht an Wert festgemacht wird. Ich kann einer Putzfrau auch nicht einen Wert festmachen, weil ich freue mich auch über eine saubere Toilette. Nicht? Also das macht auch jeder Regierungsbeamte, also ist jeder wertvoll, ist unabhängig davon. Nicht? Also das Menschliche wieder irgendwo, den Markt in die Herzen wieder zurückzufinden. Und da wäre vielleicht eine Stiftung vielleicht ein Idealfall, das vielleicht mal anzugehen. Aber wie gesagt, lass uns mal einen Termin machen, wo wir uns vielleicht mal außerhalb irgendwo mal treffen können, das besprechen, wie die Gesetze aktuell aussehen, ohne jetzt daraus jetzt Pro und Für zu machen. Und dann finden wir auf einer sachlichen Ebene auch wahrscheinlich vielleicht eine Lösung. Ich meine, wir sind ja, wie schimpfen wir uns, über 18 und dann sagt man ja auch immer erwachsen oder so, ne? So, okay, mehr wollte ich nicht. Ja, hat vielleicht nichts mit dem Thema hier zu tun, aber Hamburg ist eine geile Stadt. Geil, dass wir hier sind. Hamburg! Hamburg! Hamburg! Ja, macht schon Spaß, ne, so ein Mikrofon. Weiter geht's im Programm. So, ja, danke für die vielen Anreize. Es ist auf jeden Fall einiges, worüber man nachdenken kann. Und ich glaube auch nicht, dass es gab mal eine Zeit lang vor circa einem Jahr die große Angstmacherei, dass jetzt bald ein Gesetz kommen könnte, wo man einfach mal 10% aller Spareinlagen beschlagnahmt für den Staat. Haben sie doch gemacht in Zypern? In Zypern haben sie es gemacht, ja. Also in der Art. Aber das, man muss halt immer sehr genau aufpassen, was passiert, wo und wann. Bei uns ist es zum Glück noch nicht passiert. Aber man muss auch aufpassen und sich fragen, wenn das jetzt einfach so, ohne Vorankündigung gemacht würde, dann würden die Leute ziemlich ausrasten. Aber wenn man ihnen irgendwie eine Karotte vors Gesicht hängt und sagt, wenn wir das jetzt machen, dann wird alles besser, dann könnten das vielleicht der eine oder andere sogar akzeptieren. Und deswegen muss man genau aufpassen, welche Karotten da so. Ja. Ja, reden wir weiter. Genau. Deswegen muss man halt immer genau aufpassen, welche Andeutungen hier und da so gemacht werden, aber man sollte auch nicht in Panik verfallen. Genau. Jetzt habe ich schon wieder fast vergessen, was ich sagen wollte. Karotte, Karotte, Karotte, Karotte, Karotte. Ja, nein. Ich wollte noch was genau zu den ganzen Stiftungen und Lebensversicherungen und privaten Rentenversorgen und staatlich geförderten dies und das sagen. Man kann natürlich probieren, auf ihrem Schlachtfeld zu spielen, ne? Denn das ist ja ihr Schlachtfeld, das Schlachtfeld der Eliten, die ganzen Stiftungen und staatlich geförderten Anlagen, staatlich gesicherte Renditen. Man muss sich aber einmal bewusst sein, dass man sich damit auf gefährliches Terrain begibt, denn das hat man alles nicht mehr unter Kontrolle. Und solange jemand anders die Gesetze macht, sollte man sich nicht auf die Gesetze verlassen. Jedenfalls bin ich der Meinung. Und sollte immer sehr vorsichtig sein, bevor man sich auf so ein Terrain begibt. Ich bin so eher der Typ, ich würde sagen, ich glaube nur an das, was ich selbst sehe und was ich kontrollieren kann. Und bevor ich in irgendeine private Rentenvorsorge, Lebensversicherungsfonds, sonst was einzahle, da muss schon viel passieren. Ich würde eher sagen, das, was ich mir selber arbeite, was ich mir zusammenspare und was ich selber sehen kann, daran kann ich glauben. Und das glaube ich auch, dass das eventuell in, ja, wie alt bin ich jetzt? 26, gesetzliches Rentenalter, 41 Jahre, dass das in 41 Jahren noch da ist. Von der gesetzlichen Rente glaube ich nicht mehr, dass in 41 Jahren so viel übrig ist. Und genauso wenig glaube ich daran, irgendwelche Stiftungen, Pensionsfonds, und was mir nicht alles schon aufschwatzen wollte. Mit der Riester-Rente brauchen wir gar nicht erst anzufangen. Ja, da hat sich's eh schon verloren. Und was ist mit Gold? Ja, muss sehr aufpassen hier. Ja, ja. Das wird bestimmt auch nicht wertlos sein, aber wer weiß, ob das alles so kommt, wie man hier einem Glauben machen will. Ich glaube nie jemanden, der dir etwas verkaufen will. Auch keinem Goldhändler. Ja, der wird dir erzählen, dass das hier, das ist das Beste überhaupt, dir dieses Luftschloss. Möchtest du kaufen? Nein, glaub nur an das, was du dir selber erarbeitet hast. Und an das, was du dir selber, worüber du dir selber Gedanken machen kannst. Ich glaube, von Gold wirst du mehr haben als von der Riester-Rente. Aber du solltest trotzdem nicht einfach irgendwelchen Leuten nachrennen, die dir jetzt erzählen, dass das super toll ist. Genau, das war's schon. Heißt natürlich nicht, wenn dir Gold vor die Füße fällt, dass du es liegen lassen brauchst, sondern heb's auf und erfreu dich dran. Ha? Es spiegelt die Sonne wieder. Ja, die Sache ist ja mit dem Arbeiten. Man arbeitet ja eigentlich nicht nur für den heutigen Tag, sondern für die Gemeinschaft und fürs Alter. Und ich sehe die Lebensversicherung aus zweierlei Gründen. Einmal die Angst, im Alter dazustehen, die erzeugt wurde, weil man dann nichts mehr hat. Und zum anderen die Gier, ohne Arbeit Werte zu erhalten. Ja, ich denke, das löst sich auch gerade auf, weil die Evolution ist immer eine Gemeinschaft, ist keine Einzelheit. Und mein Körper ist aus ganz vielen Billionen Zellen. Die sind eine Gemeinschaft und das bildet mein Wesen in dieser materiellen Welt, mein physisches Wesen. Also Evolution durch Gemeinschaft. Da gibt es einen schönen zweiten Vers oder einen zweizeiligen Vers. Gemeinsam statt einsam, Gemeinschaft statt einzelhaft. Ja, mehr möchte ich gerade nicht sagen. Ahoi. Henrik, ich muss natürlich auch noch mal darauf antworten, Lebensversicherung und Co. Leute, was in den letzten Jahren alles beschlossen worden ist, was bereits Gesetz ist, ja, da haben die meisten Leute heute hier gar keine Ahnung von. Die Bail-In-Klausel ist fast in Gesamteuropa in Kraft gesetzt. In Deutschland sowieso schon. Was ist Bail-in? Bail-in-Klausel heißt, sollte eine Bank in Konkurs gehen, ja, dann wird zunächst einmal alle Leute, die Einlagen dort haben, nämlich genau das, was in Zypern passiert ist, zur Kasse gebeten. Leute, das ist Gesetz schon. Das muss nicht erst beschlossen werden. Das ist schon fertig. Ich habe gerade gehört, Einlagensicherung, Dieter. Im Moment wird gerade heftigst darüber diskutiert und das werden Sie auch durchziehen noch in diesem Jahr, den Einlagensicherungsfonds auf europäischer Ebene einzuführen. Das heißt für den deutschen Sparer, die deutsche Einlagensicherungsfonds muss haften für alle Europäer. Ja, das ist eine Zwangsunion. Und ganz schnell sind da die Kassen leer, ruckzuck. Wenn jetzt in Griechenland, in Spanien, in Portugal, in Italien, in Frankreich irgendwo was passiert, schwupp ist die deutsche Einlagensicherung weg. So, was ist eigentlich mit dem sogenannten Bond-Crash, der jetzt parallel auch laufend passiert? Das heißt also, Bond-Crash, Staatsanleihen, die in ihren Renditen massiv zurzeit gerade schwanken. Das bedeutet für die Lebensversicherung, oder andersrum, für die sogenannten institutionellen Anleger haben in den letzten Wochen über 600 Millionen verloren damit. Das sind natürlich auch alles Zahlen. Das drückt sich alles in Bilanzen aus. Ja, und irgendwann bist du bilanztechnisch, und jeder Kaufmann weiß das, einfach mal überschuldet. Und dann ist Insolvenz angesagt, egal was da passiert. Dass unsere Regierung auch permanente Insolvenzverschleppung betreibt, ist eine ganz andere Geschichte. Nur die hat die Möglichkeit, die Gesetze auch zu ändern und das von daher abzudecken. Aber ansonsten viel Spaß. Danke. So, jetzt habe ich gelernt, ich habe einen falschen Beruf gemacht. Ich hätte Banker werden sollen und fürs Gewissen hätte ich mich ja besaufen können. Ja und, solange ich in der Hölle Schnaps habe, ist doch alles okay. Ich wollte noch was anderes. Ich habe mich neulich mit Leuten unterhalten und da habe ich festgestellt, dass mir ein Wort fehlt. Und jetzt rufe ich ein paar Sachen in Erinnerung. Letztes Jahr hieß es, nein, es wird keinen Krieg in der Ukraine geben und wer das denkt, ist ein Verschwörungstheoretiker. Ich habe Flyer verteilt und Zeitungen, wo drauf stand, dass es eine Vernichtung der Gelder der von Lebensversicherungen geben wird. Da hieß es, ich bin ein Verschwörungstheoretiker. Ist auch wahr geworden. Ja? Dass die Banken eine Oligarchie bilden und dass wir praktisch alle eine Diktatur der Banken haben, hieß es damals, eine Verschwörungstheoretiker, ist wahr geworden. Ja? Ich habe mich am Samstag auf der Reeperbahn mit jungen Leuten unterhalten und die haben gesagt, diese Asylantenflut, das ist alles nur ein Lügenmärchen, das sind Wirtschaftsflüchtlinge, die haben das für normal hingenommen. Und da fiel mir eigentlich ein, das Wort Verschwörungstheoretiker, da brauche ich ein besseres Wort für. Und jetzt möchte ich euch mal zum Brainstorming anregen. Was ist denn das? So ein Theoretiker, das ist erstmal Theorie und keine Tatsachen oder Praxis. Und es klingt alles ein bisschen spinnert, aber alles sind als harte Fakten und Tatsachen wahr geworden. Und deswegen brauchen wir eigentlich ein anderes Wort, um dieses Theoretisieren und Verschwörung abzuschaffen. Hört ihr mich noch? Ja? Macht mal mit. Zeigt nochmal ein paar Vorschläge, was man da machen können. Weil eigentlich ist es ja Wahrheit. Wir haben ein Stück Wahrheit mehr erkannt. Wahrheitsfindung, ne? Erkenntniserweiterung, aber das ist alles ein bisschen zu religiös angehaucht. Wahrsager. Ja, das klingt okay, aber das ist auch schon ein bisschen obskur besetzt, dieses Wort. Ne, es ist ja keine Glaskugel. Mit der Lebensversicherung ist wahr geworden, ja, dass die Banken und das Einlagensicherungsgesetz gekippt wurde, ist wahr geworden. Das ist alles wahr geworden, das sind alles Tatsachen, das sind keine obskuren Geschichten. Wer hat eine Idee, wie man das Wort Verschwörungstheoretiker ersetzen könnte? Weil es hat sich erwiesen, dass alles wahr ist. Wahrheitsfanatiker. Ja, das stimmt, ne? Ja, ja. Die Leute mit dem Gerechtigkeitsfimmel oder wie? Okay, mal ein Vorschlag. Noch ein? Bitte? Endschauer? Inschauer. Gut. Ja. Erkenner. Erkenner. Ja, das, ne? Gut, ne? Weil es ist, versteht ihr, das ist Verschwörungstheorie, das war weder Theorie noch Verschwörung, es war ja alles wahr. Naja, aber das ist ja eben die Lüge, versucht ja mit der Satan mit der Lüge. Ja, aber mir geht es ja darum, von diesen Lügenmedien erfundene Wort oder wo auch immer das herkommt, mit Verschwörungstheoretiker das zu ersetzen. Weil wenn wir uns über diese Themen unterhalten, es sind ja weder Verschwörungen noch Theorien. Es waren vielleicht noch Verschwörungen, aber es sind alle wahr geworden. Ja? Beobachter. Okay. Ja. Und wenn es eingetroffen ist? Dann haben wir ja Rechthaber. Rechthaber. Ja. Eigentlich, wir hatten Recht und wir haben gehabt. Das stimmt. Ja. Noch eine Idee, ne? Es ist gar nicht so einfach, weil die Lügenmedien, die haben das Wort schon ganz schön raffiniert besetzt. Ist ein echtes Ding, ja. Genau. Also ich wollte mal, denk mal darüber nach, lasst euch was einfallen. Vielleicht kommen wir dann auf 8 gute Ideen. Danke. Kurz über das Missverständnis dieser drei Buchstaben von meiner Wahrnehmung her beschreiben, diesen Tod, diesen Verlassen dieses Körpers in einer anderen Dimension hineinkommen. Das ist es nämlich, was wir als Schreckenstod nennen. Wenn wir jetzt nämlich diese Ebene verlassen haben, wo wir dann unsere Liebsten vermissen, und wie die Erkenntnis nicht haben, dass es keinen Tod gibt, sondern nur nach oben oder nach unten oder eben hier bleiben, wieder herkommen, wollte ich mal mit aufräumen. Also, haben wir keine Angst davor, sind wir frei. Nämlich die Illusion, dass der Tod auflöst, bringt uns zu Hemmungen, Dinge zu machen, Dinge machen zu müssen, die wir müssen, machen wollen, dass wir sie unterlassen. Also, habt keine Angst vor dem Tod. Der Tod ist eine Illusion. Habt Angst davor, dass ihr da nach unten kommt, dass ihr nicht euer Gewissen folgt. Habt Angst davor, dass ihr die Wahrheit nicht erkennt. Und es gibt eine Wahrheit. Die Wahrheit ist, es gibt keinen Tod. Es gibt nur ein Auf und Ab. Tja, und damit möchte ich mal Aloha und Friede, Freude wünschen. Dankeschön. Politik ist anstrengend. Also ich für meinen Teil sage mir irgendwo, was passiert auf dem Planeten insgesamt politisch und auch bankentechnisch. Das ist, im Prinzip wissen wir alle, dass es ein No-Go ist. Unterm Strich, die Gelder, die sie ja einfahren in Form von ungerechtigsten Steuerforderungen, die sind ja seit 90 Jahren nicht mehr gerechtfertigt. Das geht ja nur noch in Krieg und in irgendwelche Banken rein. Und die ganzen medialen Auswirkungen, was Grexit, Griechenland, den ganzen Tüllip betrifft, mein Gott, mal unter uns, sind doch keine Kinder mehr. Wo die EU gegründet worden ist, da haben die alle Papiere unterschrieben, die getürkt waren, haben Länder in die EU-Gruppen reingenommen, die im Prinzip wirtschaftlich, Anführungsstriche, gar nicht diese ganze Schlagkraft mit in den großen Topf reinschmissen. Das wurde geschönt, da wurde gefälscht, da wurde getrickst und alles Mögliche. Und ich sag's mal ganz brutal so, jetzt stellen wir das mal als ganz normal gegenüber, da die Politik und ich mich als Mensch. So, wenn ich jetzt bei dir hergehe, Und mir jetzt verdient ein Tausenderlei, dann erwartet man ja auch irgendwo, dass es zurückkommt. Und dann komme ich ein zweites Mal und brauche nicht nur 1.000, ich brauche dann 3.000. Und beim nächsten Mal komme ich dann her und erzähle dir dann, du, ich bin komplett pleite, kannst mir die Schulden erlassen. Dann sagst du, okay, weil du es bist. Und dann komme ich einen Monat wieder später her, du kannst nicht nur einen Kredit kriegen. Ich sag mal, merken die da oben noch was? Ich sag mal, unser Eins, für alle mal gesprochen, da gehen die Buckeln von morgens bis 16 Uhr arbeiten oder machen Nachtschichten, damit sie ihre Familien und sich selber durchkriegen. Und die verheizen einfach jeden Tag die Kohle, die wir für die verdienen. Was ist denn das da eigentlich überhaupt? Ich meine, normalerweise müssen wir einen ganzen Sauverein, der sich Regierungen nimmt, einfach mal vom Stuhl treten, mal ins Gebet nehmen unter vier Augen und sagen, ey, sag mal, was macht ihr denn da? Es geht auch nicht. Und warum geht das nicht? Weil die Politiker werden im Prinzip genauso erpresst. Weil sie werden abhängig gemacht. Ich meine, alles, was nach oben steht in der Ellbogengesellschaft, ist ja auch auf Deutsch erpressbar. Weil die halten sich ja immer in der Hintertür offen. Habt ihr noch nie mitgekriegt, dass bei jedem Spitzenpolitiker, der irgendwo nicht mehr systemkonform mitgeschwommen ist, plötzlich war da pädophil, plötzlich war da irgendwas mit einer Auszubildenden und irgendwelche wilden Sachen, die vor 20 Jahren werden dann privat brühwarm aus der Schublade gewühlt. Die Leute werden unglaubwürdig gemacht, sie werden praktisch ausgegrenzt. Und das Spielchen, das geht, seitdem wir das Baby Politik nennen. Wer braucht denn Politik? Also ich meiner Meinung nach brauchen das nur irgendwie Menschen, die nicht erwachsen werden wollen oder ein bisschen sich weiterentwickeln wollen, sich jeden Tag nur lieber rumstreiten wollen und Intrigen spinnen. Aber mit Menschlichkeit hat das also herzlich wenig zu tun, weil die Politik, die wir jetzt haben, die führt also wirklich gar nichts ans Volk zurück. Ich sehe zum Beispiel auch hier in der Monatsmahnwache, die sich auch privat arrangieren und so weiter, die machen Ehrenämter, die helfen alten Leuten, helfen Kindern, manche machen auch so eine Tafel mit und verteilen da Essen. Und das wird alles, was menschlich ist, wird als Ehrenamt deklariert, also oder Pflege. Und das ist auch sehr schwierig, da irgendwie vielleicht einen reellen Gegenwert zu kriegen zu seiner Leistung, den kriegst du nicht. Aber alles, was mit Geld zu tun hat, wenn du mit einem Computer umgehen kannst, ne, und dich Investmentbanker schimpfst und per Mausklick mit Geld manipulieren kannst, dann wirst du gefeiert. Ich frage mich, wo ist denn da die Verhältnismäßigkeit? Und da finde ich, da sollten wir als Menschen unabhängig von Religion, Nationalität, den ganzen Quatsch da, einfach mal zusammenstehen und wieder mal zusammenkommen. Ich meine, wir schimpfen heutzutage auf Nazis. Wie beschimpfen uns denn zwei Generationen uns, die Menschen? Wenn wir mal zwei Generationen weiterspinnen. Tatenlose Tölpel, die nur Fernsehen gucken konnten, die sich nur an Telefon-Apps eigentlich nur noch kommunizieren konnten, die brauchten plötzlich Sozialarbeiter, um irgendwo zwischenmenschliche Beziehungen aufzubauen. Das werden die dann irgendwann in 30 Jahren dann feststellen. Ich meine, man muss die Sache ja auch ein bisschen weiterdenken, nicht nur als Wahlperiode für sich das Leben sehen und nach mir die Sinnflut. Ich meine, wer Kinder in die Welt setzt, Enkel hat, der hat auch letztendlich auch eine weitere Grundverantwortung. Und auch nicht die keine Kinder haben, haben genauso eine Grundverantwortung. Da reicht dieses Egoistenleben nicht. Meine Ziele, nur meine Sicherheit, mein Auto, meine Yacht. Ja toll, wenn es morgen knallt mit Russland, was ist denn deine Scheißjacht dann noch wert? Ein Dreck. Dann gehst du Essen suchen und bist froh, wenn du nicht überfallen wirst von irgendwelchen Banden. Also im Prinzip sind wir alle betroffen, ob wir arm oder reich sind. Das heißt also, wir müssen auch irgendwo gucken, dass wir wieder einen Weg wieder zu uns, zu als Menschen wieder zurückfinden. Das wäre meine Meinung zu der ganzen politischen Spiel. Will er doch nicht. Ja, passt. Zu dem, was André gesagt hat, ein Wort von Chitta Krishnamurti. Bitte mithören und mitdenken. Es ist kein Zeichen geistiger Gesundheit, gut angepasst an eine kranke Gesellschaft zu sein. Ja? Also man muss nicht jeden Wahnsinn mitmachen. Und wenn alle da den Hype mitmachen, ist man nicht verrückt, wenn man den Hype nicht mitmacht, sondern nein, es ist ein Zeichen geistiger Gesundheit, wenn man das erkennen kann und eben mal sagt, ich mach mal nicht mit. Ja? Mit dem, der Jagd nach dem Geld oder sonst irgendwas. Es ist kein Zeichen geistiger Gesundheit, gut angepasst an eine kranke Gesellschaft zu sein. Chitta Krishnamurti. Nicht zu klein für dieses Mikrofon. ich gehe mal lieber nach hinten, bevor es zu sehr schallt. Ich wollte nur sagen, vielen Dank, liebe Sonne, dass du endlich rausgekommen bist. Unsere Techniker mögen beschweren sich, möchten schon gerne nach Hause gehen. Wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen bis nächste Woche, wenn es wieder heißt Mahnwache Hamburg, jeden Montag 18.30 Uhr am Jungfernstieg. Mit offenem Mikrofon, für jedermann, jeder kann sprechen. Und ich freue mich, dass ihr heute wieder da wart, trotz Regen. Jetzt können wir im Trockenen abbauen. Bis nächstes Mal. Tschüss. Ich meine, gut. Nicht die Techniker wollten nach Hause gehen, sondern die Abbauler. Eine Erbaulerin. Das wird mein Mann machen.